wenn euch stimmt, Rotor, wir sind Musik ohne Tenor, wir feiern ohne Feder, rum, wir rufen nicht, wir kommen zum Schon. Wir wollen eure Hände sehen, wir wollen uns gut mit euch verstehen, wir sind das ihr nie werden wollt. Trotzdem haben wir nichts geklaut, nichts geklaut, nichts geklaut. Party, Party, ja, ja, alles klar hier. Wut, wut, feiern, feiern, ja, ja, das ist hier. Wir sind die Band aus Polyester, besser als der Kirchenküster, heizen wir die Menge ein, wie ein altes Urgestein. Und die Meute kommt sich näher, keiner sieht den Nebensteher, ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht, Licht angeht, Licht angeht, Licht angeht, Licht angeht. Party, Party, ja, ja, alles klar hier. Wut, wut, feiern, feiern. Ja, ja, das ist hier.